Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und dies ist ein Video. Seit längerer Zeit mal wieder eine Videoantwort für eine Xing-Frage. Ich habe jetzt überlegt, ob ich das zusammentippen soll, aber ich dachte dann, Video ist besser. Und zwar war die Frage, wie beantworte ich eigentlich bei Xing eine Kontaktanfrage? Mit welchem Text, was formuliere ich da? Ich kann natürlich irgendwas Einfallsloses schreiben, wie herzlich willkommen, vielen Dank für die Anfrage. Wie schon gesagt, das ist eigentlich eine verschenkte Gelegenheit. Denn es gibt ja erstmal grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Erstens, ich kenne die Person, die mir die Anfrage geschickt hat. Ich habe mit der Person geredet. Oder ich kenne sie einfach generell. Dann kann ich zwei verschiedene Dinge machen. Wenn ich mit ihr geredet habe vorher, in der Regel habe ich ja über ein Thema geredet. Entweder wollte ich was von der Person oder die Person wollte was von mir. Und dann kann ich mich einfach auf das Gespräch beziehen. Wenn ich übrigens so komisch verkniffen bin, hier scheint die Sonne rein. Das ist, Moment, ich mache mal ein bisschen, so ist glaube ich besser. Also entweder ich wollte was von der Person, die Person wollte was von mir, also im Sinne von, ich habe der vielleicht angeboten, oh, ich kann Kontakt mit jemand herstellen oder irgendwas anderes. Dann kann ich natürlich sagen, vielen Dank für die Kontaktanfrage. Übrigens, ich schicke jetzt parallel noch eine Personenvorstellung zu der Person, die ich versprochen hatte, Ihnen vorzustellen. Oder, Sie hatten mich nach einem Link gefragt zu einem Tool, was ich verwende. Hier ist das Tool. Oder wir hatten, Sie wollten das Link zu einem Seminar haben, was ich empfehlen kann und so weiter und so fort. Also auf das Gespräch beziehen und der Person geben, was sie wollte. Oder ich will was von der Person. Also die Person hat gesagt, Mensch, das Seminar ist ja total interessant. Oder ich glaube, zu dem Thema bräuchte ich mal Beratung oder. Und wenn die Person dann mich als Kontakt anfragt, kann ich ja davon ausgehen, dass vielleicht da Interesse besteht. Dann kann ich eben sagen, wir hatten ja darüber gesprochen, dass Sie sich für das Seminar interessieren. Hier ist das Link zur Anmeldung. Oder Sie wollten ja Xing-Beratung haben. Sagen Sie mir doch ein paar Termine übernächste Woche, wo Sie Zeit haben, dann komme ich mal einen halben Tag vorbei und wir reden darüber und ich zeige Ihnen, wie alles geht oder was auch immer. Ich kenne die Person, nehme Bezug auf ein Gespräch, entweder was die Person will oder was ich will. Oder ich kenne die Person und es gibt aus meiner Sicht keinen konkreten Anlass. Also ich habe die Person schon vor längerer Zeit mal kennengelernt und kann aber jetzt nicht erkennen, ob die Person was von mir will oder nicht. Und dann kann ich sagen, oh, herzlich willkommen. Gibt es einen konkreten Anlass für die Kontaktanfrage? Ja? Eventuell könnte man dann noch was Aktuelles dazu schreiben, dass man sagt, demnächst habe ich ein Seminar oder ich beschäftige mich gerade im Schwerpunkt hier und hier mit. Vielleicht ist das ja der Anlass. Kann man aber auch lassen. Ja, also man kann einfach sagen, gibt es einen konkreten Anlass für die Kontaktanfrage, weil vielleicht hat die Person mich ja gesucht, weil sie was wollte von mir, von meiner Firma, irgendeine Information, die ich vielleicht habe und so weiter. Also einfach sagen, gibt es einen konkreten Anlass für die Anfrage. Und dann sagen die meisten, ehrlich gesagt, nee, einfach so, ich habe einfach mal wieder mein Netzwerk abgedatet. Und dann kann man sich immer noch freuen, weil man Xing ja aktiv nutzt, kriegt die Person ganz von selber mit, was man so macht. Also das ist für die Fälle, wo ich entweder die Person kenne und auch den konkreten Anlass kenne oder ich kenne die Person und kenne den konkreten Anlass nicht. Dann kann ich das reinschreiben. Wenn mich Unbekannte als Kontakt anfragen, mache ich es zuerst so, dass ich denen einen Text schicke und sage, freue mich total über eine Kontaktanfrage. Was sind denn unsere gemeinsamen Themen? Und inzwischen habe ich mir da auch angewöhnt, so einen kleinen dreiteiligen Elevator-Pitch für die drei Schwerpunkte, die ich mache, nämlich Social-Media-Beratung, Produktivitätstraining und Organisation von Open-Space-Events. Das sind so die drei. Und Networking-Events, das sind so die drei Schwerpunkte, die ich mache. Und beschreibe das kurz und sage, da können wir drüber reden. Weil manchmal, wenn die Leute wenn man zu den Leuten sagt, ja, was kann ich für sie tun, dann wissen die ja vielleicht gar nicht so genau, was man macht. Ja, und insofern ist es vielleicht eine gute Idee, da diesen Pitch hinzuschreiben. Also das heißt, jemand fragt mich als Kontakt an, ich bestätige den Kontakt noch nicht, also bei Xing mache ich so und schicke ihm diesen Pitch. Wenn er dann reagiert und sagt, nö, danke, gerade nicht und so weiter, ist alles gut, oder ich frage da mal zurück, ja, zu kürzlich sagt Anna, ich habe eine ganz kleine Firma, ich brauche sie nicht. Wo ich dann denke, naja, ich berate sehr oft ganz kleine Firmen, ich berate sehr oft Einzelpersonen, verstehe ich nicht so richtig. Ja. Der hatte mich ja als Kontakt angefragt und ich kenne den nicht. Ja. Dann muss ich sagen, warum? Ja. Gut. Also bei Xing mache ich es dann so, wie gesagt, ich schicke diese Frage. Wenn da nichts kommt, so nach einer Woche, anderthalb, bestätige ich den Kontakt und schicke den Pitch nochmal mit. Text identisch mehr oder weniger. Das heißt, willkommen in meinem Netzwerk für Ihre Übersicht. Das sind die Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Vielleicht kommt dann eine Reaktion, vielleicht nicht. Aber so würde ich all jeweils antworten, weil ich finde es vollkommen okay, wenn der mich als Kontakt anfragt, kann ich doch auch zurückschicken, ey, das und das mache ich, weil der will ja was von mir, der will ja in mein Netzwerk, ja, und will, dass ich in sein Netzwerk komme und die Sachen sehe, die er postet, dann kann ich ihm ja auch mitteilen, was mache ich denn im Schwerpunkt. Weil im Zweifelsfall kann es ja auch sein, er weiß gar nicht mehr, weswegen er mich angefragt hat. Und wenn ich ihm das nochmal kurz oder ihr das kurz zusammenfasse, dann versteht er das leichter. Also nochmal, Fall 1, ich kenne die Person, ich habe über was Konkretes gesprochen, was die Person von mir will oder ich von der Person will, dann nehme ich darauf Bezug. Oder ich kenne die Person und weiß nicht, ob es einen konkreten Anlass gibt, dann frage ich nach, ob es einen konkreten Anlass gibt. Oder ich kenne die Person nicht. Wenn ich gleich bestätigen will, kann ich auch gleich diesen Pitch mitschicken. So mache ich es in LinkedIn, weil ich in LinkedIn keinen Premium-Account habe. Sage ich in LinkedIn, hier, herzlich willkommen im neuen Netzwerk. Ich mache die beiden Dinge. Den Text habe ich auf Deutsch und auf Englisch. Also beides in einem Blog und sage oben der englische Text, den finden Sie unten. Und dann kommt der deutsche Text, dann kommt der englische Text. Beides identisch mit so einem Kurzpitch, mit einem kleinen Elevator-Pitch, was ich mache. Hey, das ist das, worüber wir reden können. Man kann immer noch einer sagen, nee, ist alles nicht interessant für mich, will sie nur in meinem Netzwerk haben. Wie gesagt, etwas, was ich jetzt nicht zwingend total verstehen kann, warum das jetzt interessant ist dann, aber so ist es. Das ist meine Antwort auf die Frage, was schreibe ich, wie formuliere ich einen Text für meine Xing-Kontaktanfragen. Im Detail würde ich da eben keinen Standardtext nehmen, sondern würde den Text jeweils für die Person zuschneiden. Und wenn jemand dabei Hilfe möchte, dann helfe ich da gerne einfach, mich um Kontaktaufnahme bitten oder mich anschreiben unter og@ogok.de, og@ogok.de oder hier kommentieren und um Kontaktaufnahme bitten. Dann sprechen wir das ab. Ich glaube, so ein Text zu erstellen. Ich glaube, so, weiß nicht, halbe Stunde Beratung und oder dass man zusammen sich eine Dreiviertelstunde zusammenkoppelt und dann so einen Text entwickelt. Ich glaube, das ist vom Aufwand her machbar. Gut. Das war wie immer live ungeschnitten und frisch von der Webcam, euer Oliver Gastner. Und ich freue mich, wenn ihr auf Abonnieren drückt da unten unter dem YouTube-Video. Da müsst ihr eventuell zu YouTube durchklicken, falls ihr das Video anderswo seht. Ich freue mich natürlich auf den Daumen nach oben. Und wenn ihr abonniert habt und neben dem Abo-Knopf so eine kleine Glocke erscheint, dann könnt ihr mir eins auf die Glocke geben, dann verpasst ihr keine weiteren Live-Videos. Bis dann und tschüss und trinkt nicht so viel, schwimmt nicht so weit raus und möge der Saft mit euch sein.